Ich weiß nicht, was Ambros sich denkt. Wenn er mich auf Stirn und Haare beschränkt. Richtig, mein Name ist Jens, toll, deiner ist Tim. Also bin ich für dich scheinbar ein sympathischer Mensch. Stehst vom Cola-Automaten, hast die Arme verschränkt. Der dicke Spliff in der Röhre scheint den Rahmen zu sprengen. Ey, ich sag dir, mein Mann, das ist alles grad nicht präsent. Denn mein Atem verbrennt, dein Wahnsinnstalent. Gib mir Kicks, für Nike, ist erreicht's nicht. Deine beiden Eltern nähen eigentlich fleißig. Eigentlich scheiß ich auf Typen wie dich. Doch ist es Zeit, dir zu zeigen, wer auf den Scheiß wirklich heißt es. Für dich heißt es gute Nacht. Timer dreht die Videos und Super 8. Und eure Pommes Bruder hat den Lader für das Video dann extra eine Stunde lang zugemacht. Logisch. Niemand will Lexus mit Pommes. Und wenn man Hamburger will, geht man direkt zu McDonald's. Wenn du kein Beef willst, solltest du besser nicht fronten. Komm nach Hagen und wir reden über's auf die Fresse bekommen. Eigentlich wollten wir es keinem erzählen. Doch kleine Mutter sitzt im Kongo, um uns Nikes zu nehmen. Und dein Vater bastelt in Japan an Hi-Fi-System. Und deine Schwester kriegt man in Thailand für 10. Einfach nur Jay. Eigentlich wollten wir es keinem erzählen. Doch deine Mutter sitzt im Kongo, um uns Nikes zu nehmen. Und dein Vater bastelt in Japan an Hi-Fi-System. Und deine Schwester kriegt man in Thailand für 10. Ich bin MC, auch wenn mir die Franzosen das Haar fehlt. So wie sie die Dienst verteilt, ich komm nur so auf Killer Beats. Du bist verliebt in dieses wie eine Hysterie. Meine Haare sind neckig, deine wie Mr. T. Sieh dir die Kids aus und jacken gegen einen wie dich. Brauch ich mich in eine Bälle sicher nicht zu verstecken. Für mich was im Land auf Vision. So wie Tama zu flohen, dir geht für Bächle, Erbsen, Suppe zu Debatte, Fusion. Ich hab noch nie in einer Bälle verloren. Bin besser in Form als Messi, du redest von letzten Erfolgen. Verfest für die Quote, schwarze mit heftigen Strom. Socks in die Fresse wie Botox, bis Essen ins Klo. Ich will letztendlich nicht auf die Splash Makes der Disc wegen dem Maximum Skit. Mit Haaren wie March und ich mit Geheimratzecken wie Mario Bart. Tamo, wenn du nett zu mir bist, kommst du mal in Hagen vorbei, bringst deine Schwester gleich mit. Ich meine, kannst du uns ja mal vorstellen. Dann werden Geheimratzecken gewischt. Und wenn du's jetzt noch nicht gepeilt hast, dann verlernst du's dir mit. Ey, schon letztes Jahr war's so, dass du hier kaum wen interessiert hast. Es ist peinlich anzusehen, was du hier auf den ganzen Beats machst. Ey, yo, Tamo, es geht halt doch drum, wie stylisch man ist. Also verpeil deine Frist oder nicht, ist uns egal. Eigentlich wollten wir es keinem erzählen. Doch deine Mutter sitzt im Kongo, um uns Nikes zu nehmen. Und dein Vater bastelt in Japan an Hi-Fi-System. Und deine Schwester kriegt man in Thailand für 10. Einfach nur Jay. Eigentlich wollten wir es keinem erzählen. Doch deine Mutter sitzt im Kongo, um uns Nikes zu nehmen. Und dein Vater bastelt in Japan an Hi-Fi-System. Und deine Schwester kriegt man in Thailand für 10. Einfach nur Jay.